Pall kontinuierlich die Weiterentwicklung seiner Hansa Wiener Betrieb, hat ein sehr ambitionierter Musiker seine Dreifaltigkeit der indischen Slide-Gitarre vollendet, über einen Zeitraum von 29 Jahren. Der Bashish Bhattacharya begann seine Arbeiten zu einem völlig neuen Typus indischer Slide-Gitarren im Jahre 1979. Bis ins Jahr 2008 entstanden drei verschiedene Typen. Im Ergebnis sind es die Chaturangi mit 24 Saiten, die Chandafri mit 14 und die Anandi mit 4 Saiten, ähnlich einer Ukulele. Hier auf die baulichen Einzelheiten einzugehen, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Wir werden der Bashish Bhattacharya und seinen Instrumenten gesondert ein Special Feature widmen. Der Bashish entwickelte nicht nur neue Bauformen, auch eine verfeinerte Spieltechnik im Anschlag und Zupfen der Saiten mittels Daumen und Zeigefinger geht auf ihn zurück. Damit erweitert sich das rhythmische Spektrum, die Tempi und Dynamik im Spiel. Der Bashish verfasste auch einen Lehrplan für die Ausbildung auf der indisch-klassischen Gitarre. Er selbst wurde von dem ersten Slide-Gitarrenspieler der indischen Klassik ausgebildet, von Brij Bhushan Kapra. Ihn hörten wir bereits mit dem Raga Puriya. Der Bashish entstammt einer Musikerfamilie von Sängern. Sein Bruder Subhashish wurde Tabla-Spieler und Perkussionist. Seine Schwester Sutapa ist Sängerin. Der Bashish wurde 1963 geboren. Bereits im Alter von 4 Jahren trat er im indischen Radio auf. Schon mit 20 erhielt dieser Ausnahmekünstler höchste Auszeichnungen wie den President of India Award. Das musikalische Verständnis von der Bashish unterscheidet sich wesentlich von der traditionellen Sichtweise großer indischer Meister. Die Einordnung in verschiedene Stilrichtungen unternimmt der Bashish nicht. Für der Bashish ist Musik eine universelle Sprache, den einem Menschen Frieden und Freude bewirken soll. Der Bashish bewegt sich in seinen Musikprojekten stilsicher durch die verschiedensten Musikgenres hindurch, von Klassik, Jazz, Blues, Folk bis zu Formen der neuen Musik. Wir hören nun der Bashish Bhattacharya zusammen mit seinem Bruder Subhashish auf der Tabla in der Raga-Form Mesha Kaffee. Unser Ausschnitt aus diesem Abendraga zeigt einen interessanten Rhythmuswechsel. Zunächst ein 16er-Rhythmus, aber mit nur 12 Schlägen mit einer 4x3er-Gruppe, Siddharkani Tal, übergehend in die ursprüngliche Form des 16er-Rhythmus, eine 4x4er-Gruppe, Tental. Die Aufnahme findet sich auf der CD Hindustani Slide Guitar aus dem Jahre 2000. Nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter mit Teil 2 zu Von Hawaii nach Südasien, die indisch-klassische Gitarre.